wenn ich die Sicht zum Ziel verliere, mich ins finstere Tal verirr, will ich den Blick nach oben richten, hinaufschauen zu dem Lichte, dann werd ich sagen ohne Furcht, Herr, deine Gnade trägt mich durch. Herr, deine Gnade trägt mich durch, trägt mich durch, trägt mich durch. Wenn ich voll Trauer, fehlt mir der Mut, sprichst du zu mir, du kennst mich gut. Ich hör dir zu und denke mir, wer ist dir gleich, ich will zu dir. Dann werd ich sagen ohne Furcht, Herr, deine Gnade trägt mich durch. Herr, deine Gnade trägt mich durch, trägt mich durch, trägt mich durch. Herr, ich bin dein und du bist mein, was könnte denn noch schöner sein? Erfüllst du mich mit großer Freude, und ich will nochmal dich bezeugen. Dann werd ich sagen ohne Furcht, Herr, deine Gnade trägt mich durch. Herr, deine Gnade trägt mich durch, trägt mich durch, trägt mich durch. Oh, diese Gnade ist mein Alles, sie trägt mich durch die ganze Zeit. Mein Jesus, du bist mein Erlöser, du führest mich in die Herrlichkeit.